Well, we're talking about the house of God. Wir haben über das Haus Gottes gesprochen. And last week we talked about the word house in the Bible. Und letzte Woche haben wir über die Bedeutung oder ja mehrfache Bedeutung des Wortes Hauses in der Bibel gesprochen. It has at least 8 different applications. Und da gibt's 8 verschiedene Anwendungen für das Wort Haus. It can mean a normal building. Ein einfaches Gebäude. It can mean a family. Eine Familie. It can mean my ancestors. Meine Vorfahren. It can mean the people I live with. Die Menschen, mit denen ich zusammen wohne. It can mean my physical body. Es kann meinen physischen Leib bedeuten. It can mean God's family. Es kann Gottes Familie sein. It can mean the place that we worship. Es kann der Ort sein, wo wir anbeten. Or it can mean oder es kann the priesthood of believers. Die Priesterschaft der Gläubigen mit gemeint sein. Or it can mean all of them at the same time. Oder alles zusammen zur selben Zeit. So we're going to go back to slide 1 and talk about the priesthood of believers. So, wir reden jetzt über die Priesterschaft der Gläubigen. The power that we have as believers is what we believe. Die Kraft, die wir haben als Gläubige, ist in dem, an was wir glauben. And we can believe, but we can be ignorant. Wir können zwar glauben, aber trotzdem ignorant sein. And it can really pull down the power in our life. Oder unwissend sein, und das reißt wirklich diese Kraft in unserem Leben runter oder nieder. Awareness. Und dass uns das bewusst ist, das Bewusstsein. In Hebrews chapter 4 it says that two people heard the same message. In Hebräer 4 da wird das da schreibt der Schreiber, dass zwei Menschen dieselbe Botschaft zwar hören. And for one it didn't profit at all. Aber dem einen hat es nichts genutzt. But for the second it profited greatly. Aber für den anderen hat es viel genutzt. So it's falling, the same message is falling on the same kind of ears. Das heißt, dieselbe Botschaft wird von den zweimal denselben Paaren von Ohren gehört. And one individual, it transforms. Und bei dem einen Individuum, das, der wird verändert, der eine just, Hörer. Just because of what they heard. Nur von dem, dadurch, was er gehört hat. Now, in a negative sense, if I was to say, um das, also wenn man das negativ ausdrücken würde, müsste ich sagen, be careful this morning because we saw a really big spider underneath the stage. Da könnte ich zum Beispiel heute sagen, hey, passt heute Morgen auf, weil wir haben eine riesengroße Spinne unter der and Bühne gesehen. It looked like it was poisonous. Und es hat irgendwie giftig ausgesehen. But don't worry, it's under the stage somewhere. Aber habt keine Angst, es muss irgendwo unter der Bühne sein. Now I just brought in an awareness. Aber ich habe euch jetzt Aufmerksamkeit that aufmerksam just transformed your life. Und das hat euer Leben verändert gerade eben. Because for the rest of the service you're going to be looking toward the stage. Weil für den Rest des Gottesdienstes werdet ihr diese Bühne beobachten. And wondering if this thing will run out and crawl up your leg. Und ihr fragt euch die ganze Zeit, wird dieses Ding auf mich zurennen und mein Bein hochklettern? And if I had not said anything, wenn ich aber nichts gesagt you hätte, would have been ignorant of the danger. Dann hättet ihr, wärt ihr unwissend gegenüber der Gefahr. When I went to Crete on vacation once, als ich einmal nach Kreta gefahren bin, auf I Urlaub, went into the store and I bought a snorkel gear to go snorkeling. Da bin ich in ein Geschäft gegangen und habe meine Schnorchelausrüstung gekauft. And I said to the guy, are there any sharks in the water? Und ich habe den Mann gefragt, gibt es da Haie im Wasser? He said, no, no, they're only on the south side of the island. Und er gesagt, nein, die sind nur im Süden der Insel. So that's great. Haben wir doch großartig. So I went snorkeling for like 10 days. Und ich war dann schnorcheln 10 Tage lang. Just totally at peace, just snorkeling all over the place. Also sehr friedvoll, bin überall herumgeschnorchelt. Then I come back to Vienna. Dann komme ich zurück nach Wien. And I go to the sports store. Und ich gehe in das Sportgeschäft. And he had some pictures of Greece and. Und da waren so Bilder von Griechenland. I said, oh, I was just in Crete. Und ich habe gesagt, hey, ich war gerade auf Kreta. I was snorkeling on the north side. Und ich habe gesagt, ich war dort schnorcheln auf der Nordseite. Where there's no sharks. Wo es keine Haie gibt. And he looked at me. Und er hat mich angesehen. And he said, why do you think there's no sharks on the north side? Er hat mich gefragt, wie kommst du darauf, dass auch im Norden keine Haie sein könnten? I said, because they're only on the south side. Und ich habe gesagt, na, die sind doch nur im Süden. He said, why would they only stay on the south side? Und er hat gefragt, warum sollten die nur im Süden bleiben? And then I realized. Und dann ist es mir bewusst geworden. I was fed disinformation. Dass ich schlechte Informationen erhalten hatte. And he just spared my vacation. Aber er hat mir den Urlaub erhalten. I had a great vacation. Ich hatte einen großartigen Urlaub. Because I was ignorant of something. Weil ich unwissend war gegenüber einer Sache. Now in a positive way. Um das positiv auszudrücken. Jesus said the truth sets us free. Hat Jesus gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. And so if we are ignorant of unbelievable truth. Wenn wir aber unwissend sind gegenüber diesen unglaublichen Wahrheiten, it really brings down our spirituality. Dann wirft das unsere Geistlichkeit nieder. Because so much of our Christian life is awareness. Weil so viel in unserem christlichen Leben geht es darum, dass wir uns die Dinge bewusst sind. Where two or three are gathered in his name, he's in the midst, Jesus said. Jesus hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. He's here today. Und er ist heute hier. His spirit is here today. Sein Geist ist heute hier. And we can either be aware of that or not aware of that. Und uns kann das entweder bewusst sein oder nicht bewusst sein. And as we speak truth, we raise our awareness. Und während wir die Wahrheit aussprechen, erhöhen wir unser Bewusstsein dafür. And if we mix it with faith, suddenly the Holy Spirit kicks in and like, whoa. Und wenn wir das mit Glauben mischen, dann geht auf einmal der Heilige Geist noch mit hinein. I'm in the house of God. Und uns wird bewusst, ich bin im Haus Gottes. No, we're just in a building. Nein, wir sind doch nur in einem Gebäude. No. Nein. We're in the house of God. Nein, wir sind im Haus Gottes. We are the house of God. Wir sind das Haus Gottes. Really? Wirklich? Yes. Ja. Where Jesus is two or three are gathered, he's here. Wenn in Jesu Namen zwei oder drei versammelt sind, dann ist Jesus auch hier. I can sense it. Ich kann das spüren. We're in the same place. Wir sind im selben Ort. And yet it's an issue of awareness. Aber es ist das das Thema, ob uns das bewusst ist. And awareness comes from knowing the truth and hiding the truth in your heart. Und das Bewusstsein kommt daher, dass ich die Wahrheit weiß und die Wahrheit in mir verberge oder in mir halte. Psalm 119, verse 11. Psalm 119:11. Thy word have I hid in my heart. Dein Wort habe ich in meinem Herzen versteckt. So let's look at this, the first verse. Moses was faithful in all his house as a servant. Jetzt zum ersten Vers. Und Mose war zwar in seinem ganzen Hause als Diener treu. But Christ was faithful as a son over his house. Christus aber als Sohn über sein Haus. Whose house we are. Sein Haus sind wir. Now, what aspect of house is he talking about? Von welchem Anwendungsbereich vom Haus spricht er hier? If we hold fast our confidence and the boast of our hope firm until the end. Wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. It's not talking about the house of God's family. Es spricht hier nicht von Gottes Familie. Because we are in God's family whether or not we hold our confidence and boast until the end. Weil wir sind in Gottes Familie, egal ob wir jetzt die Freimütigkeit und den Ruhm bis zum Ende festhalten. Since we have a great high priest, Hebrews 10:21. In Hebräer 10:21, und da wir einen großen Priester haben. Over the house of God. Über das Haus Gottes. And this house is speaking of the house of believer priests. Und dieses Mal bedeutet Haus eine Priesterschaft von Gläubigen. In the New Testament. Im Neuen Testament. When we receive Jesus. Wenn wir Jesus annehmen. We all enter into a priesthood under Christ. Dann treten wir alle in diese Priesterschaft ein unter Christus. Which means this. Was Folgendes bedeutet. All of us have direct access to God. Alle von uns haben einen direkten Zugang zu Gott. In the Old Testament, the priests served the tabernacle of God. Im Alten Testament haben die Priester in der Stiftshütte gedient. The rest of the tribes were not allowed. Und die anderen Stämme, die durften das nicht. Only the tribe of the Levites. Nur der Stamm Levi. They were the tribe of the priests. Das war der Stamm der Priester. And they would serve in the presence of God. Und die haben in der Gegenwart Gottes gedient. And the high priest himself once a year would go into the very center of the tabernacle, into the very presence of God. Und nur der hohe Priester durfte einmal im Jahr wirklich ins Zentrum dieser Stiftshütte hineingehen, in die Gegenwart Gottes. But now in the New Testament, aber im Neuen Testament, all of us have become a believer priesthood. Sind wir alle priesterliche Gläubige geworden. And this is what this is talking about. Und darüber spricht das hier. The book of Hebrews is all about the priesthood of Christ. Im Hebräerbrief geht es immer über dieses Priestertum Christi. Now to be aware of this. Und dass uns das bewusst ist. Suddenly opens up heaven. Das öffnet uns den Himmel. Sometimes we live as though there's a ceiling right over our head about a half a meter. Manchmal leben wir so, als ob ein halben Meter über unserem Kopf eine Decke wäre. We have this blocked heaven. Dass wir diesen blockierten Himmel haben. But if we go outside and look into the blue sky. Aber wenn wir hinausgehen und uns den blauen Himmel anschauen. That's what our spiritual life is like. So ist unser geistliches Leben. We have an open heaven. Wir haben einen offenen Himmel. And our, go back to the other verse. Our confidence. Unsere Freimütigkeit is that we can approach God anytime, ist, dass wir jederzeit zu Gott Zugang haben, an jedem Ort, under any condition, in jedem Zustand, in dem ich mich befinde, as long as my heart is honest, solange ich ehrlich bin im Herzen zu ihm. This is the confidence. Das ist die Zuversicht oder Freimütigkeit. If we hold this confidence, wenn wir diese Freimütigkeit halten, we will function in our life in the believer priesthood. Dann funktionieren wir in unserem Leben in dieser Priesterschaft der Gläubigen. In the house of believer priests. In dem Haus der priesterlichen Gläubigen. And forever and ever and ever. Und für immer und ewig. We will be a house of priests. Werden wir ein Haus der Priester sein. In eternity. In aller Ewigkeit. Jesus is the high priest. Jesus ist der hohe Priester. All the things that happened in the Jewish religion. Und alles, was in dieser jüdischen Religion vor sich gegangen ist, high priests and all the priesthood, mit dem Hohepriester und der Priesterschaft, it says in Hebrews 10, was just a shadow, heißt es in Hebräer 10, das war nur ein Schatten of a coming reality, von einer kommenden Realität. And that coming reality is us. Und diese kommende Realität, das sind wir. We are his house of priests. Wir sind sein Haus der Priester. And this is forever. Und das ist für immer. And right now he is a high priest before God. Und jetzt dient er als Hohepriester vor Gott. Interceding for us forever. Und er macht Fürbitte für uns für alle Zeit. And we need to come into an awareness of this. Und wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen. Speak it out and confess it. Dass wir das aussprechen und bekennen. And understand what is happening in the unseen world. Und dass wir verstehen, was da passiert in der unsichtbaren Welt. If we lose our confidence, wenn wir unsere Freimütigkeit verlieren, that we have access to God, dass wir Zugang zu Gott haben, we forfeit our right as a priest, dann lassen wir unser Vorrecht als Priester hinter uns. We remain in the family of God. Wir bleiben in der Familie Gottes. We will go to heaven when we die. Wir kommen in den Himmel, wenn wir sterben. But we will not spend our life in service of the Lord. Aber wir verbringen nicht unser Leben im Dienst am Herrn. Fulfilling his plan for our life. Dass wir seinen Plan für unser Leben erfüllen. So we need to hold fast our confidence. Deswegen müssen wir unsere Freimütigkeit festhalten. And we'll talk about some things that take away that confidence. Und wir reden heute über ein paar Dinge, die diese Freimütigkeit wegnehmen. 1 Peter 2:5. 1. Petrus 2:5. You also are living stones being built up as a spiritual house for a holy priesthood. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum. 1. Petrus 2:5. It can't be any more clear than that. Es kann nicht noch klarer dargestellt werden als so. We are a spiritual house of priests. Wir sind ein geistliches Haus der Priester oder von Priestern. The most unbelievable, unimaginable, unspeakable privilege. Das unglaublichste, unvorstellbarste, unaussprechlichste Privileg. Vorrecht. 1. Petrus 2:9. You are a chosen race. Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht. A royal priesthood. Ein königliches Priestertum. You are fellow citizens with the saints and of God's own household. Ihr seid Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. John 2:17. Now, all of this is to lead up to this revelation here, this truth. Also alles führt zu dieser Offenbarung, zu dieser Wahrheit. If we understand who we are as priests, wenn wir verstehen, wer wir sind als Priester, we will walk in what Jesus walked in. Dann gehen wir in dem auch Jesus gegangen ist. When he came to the temple, als er in den Tempel gegangen ist, two times he cleansed it. Da hat er ihn zweimal gereinigt. At the beginning of his ministry, am Anfang seines Dienstes. And he went back again and cleansed it again at the end. Und ist dann noch einmal hingegangen, hat es wieder gereinigt am Ende seines he Dienstes. Said, my father's house, und hat gesagt, das Haus meines Vaters is a house of prayer, ist ein Gebetshaus, ein Haus des Gebets. But you made it into a den of thieves. Aber ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. And then he knocked over all the tables. Und dann hat er all die Tische umgestoßen. And he had made a whip. Und er hat sich eine Peitsche gemacht. And he had started beating people to get them out. Could you und er hat angefangen, this? Auf Leute einzuschlagen, um sie aus dem Tempel rauszutreiben. He went berserk. Er ist wie ein Barbar losgestürmt. Like he'd lost his mind. Als ob er seinen Verstand verloren hätte. And the disciples were watching him knocking over all the tables. Und seine Jünger haben zugesehen, wie er die ganzen Tische umgestoßen hat. Could you imagine just knocking over all these buffet tables, just going crazy? Könnt ihr euch vorstellen, wenn jeder auf einmal ausrastet und all diese Buffettische umwerft? People were wondering what is going on. Und die Menschen haben sich gefragt, was ist hier los? And this verse came to mind. Und ihnen ist dieser Vers hier eingefallen. For the disciples. Den Jüngern ist dieser Vers eingefallen. Zeal for your house has consumed me. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Why? Warum? Because Jesus was the real high priest. Weil Jesus war der richtige, wahre hohe Priester. It was his house. Es war sein Haus. It was his father's house. Es war das Haus seines Vaters. And when we get this understanding, this awareness, und wenn wir das Verständnis dafür entwickeln und uns das bewusst wird, that we are the house of God, dass wir das Haus Gottes sind, we are his priesthood, dass wir sein Priestertum sind, every one of us have direct access to him, und jeder von uns hat direkten Zugang zu ihm, and we serve in his presence. Und wir dienen in seiner Gegenwart. Now this can easily just fall out of our awareness. Aber das kann uns sehr schnell aus unserem Bewusstsein rausfallen. So we need to continually encourage each other in it. Deswegen müssen wir uns immer wieder gegenseitig ermutigen. Because Romans 1:17. Weil Römer 1:17. We walk by faith. Wir wandeln im Glauben. It's always by faith. Es ist immer nur im Glauben. It's always by an unseen awareness. Es ist immer durch diese das unsichtbare Bewusstsein. Yeah, an awareness of the unseen. Oder dass dir dieses unsichtbare bewusst ist. 2 Corinthians 4:18. 2. Korinther 4:18. We don't look at that which is seen. Wir schauen nicht auf das, was gesehen werden kann. We look at that which is unseen. Sondern wir schauen auf das Unsichtbare. And the moment we begin to stop walking by faith. Und in dem Moment, in dem wir aufhören, im Glauben zu wandeln, in the truth of the scripture, in der Wahrheit des Wortes, our awareness drops, wird unser Bewusstsein weniger. And when our awareness drops, our lifestyle drops. Und wenn wir unser Bewusstsein verlieren, dann verlieren wir auch unseren Lebensstil, unsere Art zu leben. All the energy that's in my life, die ganze Energie, die in meinem Leben the joy, ist, the peace, die Freude, der Frieden, the power to serve God, die Kraft, Gott zu dienen, is all connected to what my awareness is. Ist mit dem verbunden, was mein Bewusstsein ist. I can walk into the church, ich kann in die Gemeinde hineingehen, and I can see a priesthood of believers. Und kann eine Priesterschaft der Gläubigen sehen. I can see the body of Christ. Ich kann den Leib Christi sehen. The bride of Christ. Die Braut Christi. Or I can walk in and just see people. Oder ich gehe hinein und sehe einfach nur Leute. Oh, look at that guy. Hey, schau dir den an. I wonder what he does. Ich frage mich, was er so macht. Oh, look at that girl. Schau dir dieses what Mädchen a funny looking dress. Ein lustig ausschauendes Kleid. Komisch ausschauendes Kleid. What kind of hair color is that? Was für eine Haarfarbe soll das sein? Wow, he's got a big nose. Der hat eine große Nase. He's got a little nose. Der hat eine sehr kleine Nase. Oh, I have a big nose too. Eigentlich habe ich auch eine große Nase. And just walk around and everything is just natural. Und du gehst herum und alles ist, siehst du nur auf natürliche Art und Weise. I wonder where they bought those speakers. Ich frage mich, wo sie diese Lautsprecher gekauft haben. Everything is just a very low awareness. Es geht alles nur um ein sehr geringes Bewusstsein. And the person behind them walks in and suddenly, und die Person hinter der Person geht hinein und hat diesen Wow-Effekt. Because it's the Holy Spirit. Weil es ist der Heilige Geist. The Holy Spirit empowers, energizes us, our awareness. Weil der Heilige Geist bevollmächtigt uns und gibt uns die Kraft und steigert unser Bewusstsein. Suddenly it's a different place. Und auf einmal ist es hier ein anderer Ort. I'm in the presence of God and I can sense it in my spirit. Ich bin in der Gegenwart Gottes und ich kann es in meinem Geist fühlen. And what would happen if we all really tapped into our priesthood? Und wie wäre es, wenn wir alle wirklich in dieser Priesterschaft drinnen wären? We would have zeal. Dann hätten wir einen Eifer for the house of God. Für das Haus Gottes. We would live for the house of God. Wir würden für das Haus Gottes leben. We would live for the people of God. Wir würden für das Volk Gottes leben. We would live to serve the living God. Und wir würden leben, um dem lebendigen Gott zu dienen. Somewhere we have to put this verse on the wall, Psalm 122:9. Also irgendwo müssen wir diesen Vers auf eine Wand schreiben, Psalm 122:9. Right across the doors over there. Vielleicht irgendwo über den Türen drüber. For the sake of the house of the Lord our God, I will seek your good. Wegen des Hauses des Herrn unseres Gottes will ich dein Bestes suchen. I can't think of a greater verse. Mir fällt kein besserer Vers ein. To describe the culture that we want. Um die Kultur zu beschreiben, die wir hier wollen. For the sake of the house of the Lord. Wegen des Hauses des Herrn. Not for your sake, but for the sake of God's house. Nicht wegen dir, sondern wegen des Haus Gottes. I will seek your good. Werde ich dein Bestes suchen. Just puts goosebumps down my back. Also ich krieg da Gänsehaut im Rücken. Now watch, Matthew 23:38. Lesen wir Matthäus 23:38. Jesus said to Jerusalem. Jesus sprach über Jerusalem. It's his last public statement. Seine letzte öffentliche Aussage in the Passion Week, in der Passionswoche. Jerusalem, Jerusalem, I would have taken you under my wings. Ich hätte euch gern unter meine Flügel gesammelt. But you were unwilling. Aber ihr wolltet nicht. And now behold, your house is being left desolate to you. Aber siehe, euer Haus wird euch öde gelassen. What was he speaking about? Worüber hat er gesprochen? Speaking about the temple. Er sprach über den Tempel. Speaking about the physical building, the temple. Er sprach über dieses physische Gebäude, den Tempel. Where God's presence resonated. Wo Gottes Gegenwart gewohnt hat. And he was saying that the presence of God is leaving your place of worship. Und er hat gesagt, die Gegenwart Gottes wird den Ort eurer Anbetung verlassen. In other words, mit anderen Worten, the house is leaving the house. Mit anderen Worten, das Haus wird das Haus verlassen. Wow. Look at the next verse. Revelations 2:5. Wir sind in Offenbarung 2:5. New Testament application. Eine Anwendung im Neuen Testament. To the church of Ephesus. Für die Gemeinde Ephesus. Who is this powerful apostolic church? Dass diese kräftige, machtvolle apostolische Gemeinde war. Started by the apostles themselves. Die direkt von den Aposteln gegründet wurde. But after the apostles died, aber nachdem die Apostel gestorben waren, Jesus says, sagt Jesus, I have something against you. Ich habe etwas gegen euch. You have left your first love. Du hast deine erste Liebe verlassen. The first love is God's love for us. Die erste Liebe ist Gottes Liebe für uns. Something happened. Irgendwas ist passiert. And suddenly the truth of the gospel was lost. Die Wahrheit des Evangeliums ist verloren gegangen. And when the truth of the gospel that God loved us first. Und wenn diese Wahrheit, dass Gott uns zuerst geliebt hat, is lost. Verloren gegangen when ist. When that awareness is lost. Wenn das Bewusstsein dafür verloren gegangen ist. The presence of God departs. Dann wird die Gegenwart Gottes davon scheiden. Jesus said, I'm coming to you and will remove your lampstand out of its place unless you repent. Jesus sagt, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. They had to repent of what they were now believing. Sie mussten Buße tun von dem, woran sie jetzt glauben. And he was warning them. Und er hat sie gewarnt. Your building will still be your building. Euer Gebäude wird immer noch euer Gebäude sein. You will still have meetings. Ihr werdet immer noch Treffen haben. But I'm removing the lampstand. Aber ich werde den Leuchter von euch wegrücken. Which means I am departing. Das heißt, ich werde von euch scheiden. I'm not going to pour a blessing on that. Und ich werde das nicht segnen. You're believing something that's not true. Ihr glaubt an etwas, das nicht wahr ist. Your awareness has fallen. Euer Bewusstsein ist gefallen. And you are now blocking my presence. Und ihr blockiert jetzt meine Gegenwart. And I'm going to depart. Und ich werde von euch scheiden. How many churches in the world has that happened to? Und zu wie vielen Gemeinden in der Welt ist das wohl passiert? Next verse. Psalm 26:8. Psalm 26, Vers 8. O Lord, I love the habitation of your house. Herr, ich liebe die Wohnung deines Hauses. And the place where your glory dwells. Und den Wohnort deiner Herrlichkeit. That's the house. Das ist das Haus. That's us as believers. Das sind wir als Gläubige. Where his glory dwells. Wo seine Herrlichkeit wohnt. In Ephesians chapter 1. In Epheser Kapitel 1. It's called the glory of his grace. Da heißt es, wow. Die Herrlichkeit seiner Gnade. God's glory is directly connected to his grace reigning in our midst. Gottes Herrlichkeit ist direkt mit seiner Gnade verbunden, die in unserer Mitte herrscht. Has nothing to do with how good we can perform. Das hat nichts damit zu tun, wie gut wir sein können. It has to do with whether we exercise our access to God or not. Es bedeutet, dass je nachdem, ob wir diesen Zugang, den wir zu Gott haben, auch nutzen. Next verse. Ezekiel 44:18. Ezekiel 44, Vers 18. This is speaking to the priests. Da spricht er zu den Priestern. Linen turbans shall be on their heads and linen undergarments shall be on their loins. Leinene Kopfbunde sollen auf ihrem Kopf sein und leinene Beinkleider an ihren Hüften. No wool. Keine Wolle. They shall not gird themselves with anything which makes them sweat. Sie sollen sich nicht mit schweißfördernder Kleidung gürten. Why? Warum? Because it's not human energy. Weil es keine menschliche Energie bedarf. The glory of God reigns where the grace of God reigns. Die Herrlichkeit Gottes herrscht da, wo auch die Gnade Gottes God wants the church. Gott will die Gemeinde. He wants his house. Er will sein Haus. To mount up with wings like eagles. und dass sie hochsteigt mit Adlersflügeln. He wants our service to be with joy. Er möchte, dass unsere Gottesdienste mit Freude passieren. He wants energy inside of us, vitality. Er möchte Lebendigkeit und Energie in uns spüren. Peace and vision. Und Freude und Vorstellungskraft. All this is directly connected to our awareness. Und all das ist direkt mit unserem Bewusstsein verbunden. Now our awareness can be blocked because of unbelief. Unser Bewusstsein kann blockiert sein durch Unglauben. We can have the knowledge, wir können vielleicht das Wissen but we haben, don't believe it. Aber wir glauben nicht daran. So no sweating. Also kein Schweiß. Sweating is striving. Also schwitzen bedeutet arbeiten. And when we sense that we're sweating, that we're like, wow, I'm really putting my own effort into this, I'm losing my joy. Und wenn wir wirklich so schwitzen und unsere eigene Energie und Leistung da hinein stecken, dann verlieren wir unsere Freude. It's time to just say to whoever's leading the buffet. Es ist dann Zeit, zu demjenigen, wer auch immer das Buffet leitet, zu sagen, team, oder das Anbetungsteam, I have to go to the toilet. Ah, ich muss kurz aufs Klo gehen. You go in the toilet, you get on your knees and you just say, du gehst aufs WC, gehst auf die Knie, Lord, I'm sweating everywhere. Und sagst, Herr, ich schwitze überall. I'm not supposed to sweat, I'm just striving. Ich sollte nicht schwitzen, das bedeutet, dass wow, ich mich anstrenge. Just calm me down, cleanse me. Bitte beruhige mich und reinige mich. We have to actually repent. Wir müssen eigentlich dann Buße tun dafür. Forgive me for striving in my natural. Herr, vergebe mir, dass ich da im Natürlichen da strebe, mich I'm anstrenge. Stressing everybody out around me. I'm so sorry. Und ich stress alle Leute um mich herum. Stress. Stress is sweat. Stress bedeutet Schweiß. Stress is spiritual sweat. Stress ist geistlicher Schweiß. Okay, we all have it, we all do it. Wir alle haben das und wir alle tun das. We just need to be honest about it. Aber wir müssen ehrlich deswegen sein. Next verse. Nächster Vers. Oh, first, I'm sorry, that one. 1 Corinthians 1:26-29. 1. Korinther 1, 26 bis 29. For you see your calling, brethren, that not many wise men after the flesh, not many mighty, not many noble are called. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. But God has called the foolish, sondern das Törichte, the weak, das Schwache, the base, das Unedle, and the despised. Und das Verachtete hat Gott ausgewählt. That no flesh should glory in his presence. Dass ich vor Gott kein Fleisch rühme. And that's what destroys local churches. Und das zerstört lokale Gemeinden. When people glory in the flesh. Wenn Menschen sich im Fleisch rühmen. When everything is striving, when everyone is sweating. Alle strengen sich an, alle schwitzen. When people are fighting and jealous of each other. Und Menschen streiten und sind eifersüchtig aufeinander. And the awareness that we are a priesthood. Und das Bewusstsein, dass wir eigentlich Priester sind. Now, if I'm directly connected to the head, the high priest. Wenn ich einen direkten Zugang oder Verbindung habe mit dem Hohepriester, mit dem Haupt. And I was on the worship team, but now that singer took my place. Und ich war im Anbetungsteam, aber jetzt hat dieser Sänger meinen Platz eingenommen. There she is again singing in my place. Da singt sie schon wieder an meiner Stelle. I was that singer. Ich war mal diese Sängerin. Now I'm not singing. Und jetzt darf ich nicht mehr singen. And I'm mad. Und ich bin zornig. And I'm better than her. Aber ich bin besser als sie. And she didn't sing that right. And und sie hat das wieder nicht richtig gesungen. I'm gonna tell somebody. Ich muss es irgendjemandem sagen. Tell the Lord. Erzähl's dem Herrn. He's the high priest. Er ist der Hohepriester. You're a priestess. Du bist eine Priesterin. Go before the Lord. Geh vor den Herrn. You have direct access. Du hast direkten Zugang. Lord. Herr. You're the high priest. Du bist der Hohepriester. This is your program. Das ist dein Programm. I'm available. Ich bin verfügbar. I was singing, now I'm not singing. Ich früher habe ich gesungen, jetzt nicht mehr. What would you like me to do? Was willst du, dass ich tun soll? I am at your service. Ich stehe zu deinen Diensten. No flesh should glory in his presence. Kein Fleisch soll sich in seiner Herrlichkeit rühmen. And where there's flesh, God will reveal it. Und da wird Gott sich offenbaren. He will reveal it. He will arrange circumstances and he will reveal what's in our heart. Und er wird Umstände schaffen und offenbaren, was in unserem Herzen ist. Sooner or later. Früher oder später. And we can cover it really good with our spiritual masks and clothes. Und wir können das wirklich gut verdecken mit unseren geistlichen Masken. But sooner or later God's going to reveal what's in the heart. Aber früher oder später wird Gott offenbaren, was in unserem Herzen steckt. Here's my definition of the house. Und da ist meine Definition des Hauses. The community of believers. Die Gemeinschaft der Gläubigen. Intimately bound together under the headship of Christ. Innig miteinander verbunden unter der Leitung Christi. Passionately committed. serving each other. Leidenschaftlich hingegeben, einander zu dienen. And Christ's eternal purpose. Und dem ewigen Zweck Christi. By faith with complete confidence. Im Glauben, in vollkommenem Vertrauen. And with unspeakable joy and unspeakable anticipation of present and future blessings. Mit unaussprechlicher Freude, in unaussprechlicher Erwartung gegenwärtiger und zukünftiger Segnungen. That's the house. Das ist das Haus. That's who God wants us to be. Das ist das, was Gott will, dass wir sein sollen. Community. Gemeinschaft. Bound together. Miteinander verbunden. Passionately serving. Leidenschaftlich hingegeben, dienen. Complete confidence. Im Glauben mit unaussprechlicher Freude. Unspeakable joy. Unaussprechliche Erwartung. Unspeakable anticipation. Ja. But as for me. Ich, Psalm 5:7. Ich aber. By your abundant grace. Darf, I will enter your house. Darf dank der Fülle deiner Gnade eingehen in dein Haus. What a prayer to pray as we're walking up the ramp. Was ist das für ein Gebet, das wir beten können, wenn wir da die Rampe hinaufgehen? Lord, it's by your grace. Herr, es ist durch deine Gnade, that I will enter your house. Dass ich dein Haus betreten it's by darf. Your grace that I enter into supernatural awareness. Das ist deine Gnade, dass ich in dieses übernatürliche Bewusstsein betreten darf, haben darf. David wrote in Psalm 23:6. David hat geschrieben im Psalm 23, Surely Vers 6. Goodness and mercy will follow me all the days of my life. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. And I will dwell in the house of the Lord forever. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Psalm 27:4. Psalm 27:4. One thing I have asked from the Lord, and that I shall seek. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens. To behold the beauty of the Lord. Um anzuschauen die Freundlichkeit oder Schönheit des Herrn. That was my prayer as a teenager. Und das war mein Gebet als Teenager. Lord, I would love to serve in your house all my days. Herr, ich würde es lieben, in deinem Haus zu dienen alle Tage meines Lebens. And God heard that prayer. Und Gott hat dieses Gebet erhört. Just one thing he wanted. Es gab nur eine Sache, die er wollte. More than anything. Mehr als alles andere. To serve in the house of God. Dass ich im Haus des Herrn dienen kann. Psalm 84:10. Psalm 84:10. I would rather be a doorkeeper in the house of my God. Ich will lieber die Tür hüten in meinem Gotteshaus. Than to dwell in the tents of wickedness. Als in den gottlosen Hütten zu wohnen. Psalm 92:13. Psalm 92:13. Planted in the house of the Lord. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn. They will flourish in the courts of our God. Werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Planted in the house of the Lord. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Some people will never be planted. Manche werden nie gepflanzt sein. Because their awareness is so low. Weil ihr Bewusstsein so niedrig ist. Somewhere in the city there's a local church for everyone to be planted. Irgendwo in der Stadt gibt es eine Gemeinde, wo jeder von uns einen Ort hat, wo er gepflanzt sein kann. Some people just spend their whole life blowing around from church to church to church and never settle down. Und manche Menschen, die gehen besuchen eine Gemeinde nach der anderen Gemeinde, aber sie bleiben nie wo bei einer Gemeinde. There's always a season to go look and search and find. Es gibt immer diese Zeiten, wo sie herumgehen und wieder suchen und wieder irgendwas finden. But slowly, as we get old, we want to settle down, be planted in the house of the Lord. Aber langsam wollen wir uns wirklich wo niederlassen und eingepflanzt werden in das Haus des Herrn, das Haus Gottes. They drink their fill of the abundance of your house. Sie laben sich am Fett deines Hauses. The abundance of the house. An Fett oder der Fülle deines Hauses. But when our awareness of who we are. Aber wenn unser Bewusstsein über wer wir sind. Which is expressed in the way we treat one another. Die ausgedrückt wird auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. When that falls. Wenn das fällt. The abundance of the house falls. Dann fällt auch die Fülle oder dieses Fett des Hauses. Let's go to slide 35 and we'll close. We'll go to just five things, just real quick, and we'll talk about them next week. Ich will euch ganz schnell nur fünf Dinge sagen, über die wir nächste Woche noch mehr näher eingehen werden. Five things that rob my confidence. Fünf Dinge, die mir dieses Bewusstsein rauben. Number one, willful unbelief. Das ist Freimütigkeit. Erstens, willentlicher Unglaube. Hebrews 10:26. Hebräer 10:26. If we sin willfully after we have received the knowledge of the truth. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen that haben. Sin is the sin of unbelief. Das ist die Sünde des Unglaubens. It's the sin of unbelief toward what we now know. Das ist der Unglauben dem gegenüber, was wir jetzt wissen. Number two. Nummer zwei. The lack of knowledge. Der Mangel an Wissen. Ignorance. Ignoranz. 1 Timothy 1:13. 1. Timotheus 1:13. Paul says, I was a blasphemer, a persecutor, an injurious person. Der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. But I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. And the multitudes are living in ignorance today. They don't know what we have. Und die Mehrheit die lebt in Ignoranz, in Unwissenheit, weil sie nicht wissen, was wir haben. Number three, an unforgiving heart. Nummer drei, ein nicht vergeben wollendes Herz. My heavenly Father will do also the same to you if each of you does not forgive his brother from the heart. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn er nicht an jeder seinen Bruder von Herzen vergibt. It doesn't mean we have to trust somebody. Das bedeutet nicht, dass wir dieser Person wieder vertrauen müssen. But we can forgive anybody. Aber wir können wirklich jedem vergeben. It's a big difference between trust and forgiveness. Es ist ein großer Unterschied zwischen jemandem wieder zu vertrauen oder jemandem zu vergeben. If someone has abused me, wenn mich jemand missbraucht hat and hurt me, und mich verletzt hat, I can forgive them, kann ich dieser Person vergeben. But trust them is something else. Aber ihm wieder zu vertrauen ist eine andere Sache. But forgiveness is a process that starts instantly. Aber Vergebung ist ein Prozess, der sofort anfängt. I forgive you. Ich vergebe dir by faith, im Glauben. I'm forgiving you by faith. Ich vergebe dir weiterhin im Glauben. And when I can think good thoughts of you, und wenn ich wirklich dir gute Sachen wünschen kann, I have forgiven gut über dich you. Denken kann, dann habe ich dir vergeben. The fear of rejection, number four. Die Furcht vor der Ablehnung. 1 John 3:20. 1. Johannes 3:20. If our heart condemns us, wenn das Herz uns verurteilt, God is greater than our heart. Gott ist größer als unser Herz and knows all things. Und er kennt alles. We think we know ourselves. Wir glauben manchmal, dass wir uns kennen. We think we have good excuses to not access God. Wir glauben, dass wir manchmal gute Gründe haben, um nicht zu Gott zu God gehen. Knows us better than we know ourselves. Aber Gott kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. And Jesus died for everything. Weil Jesus ist für alles gestorben. So if our heart condemns us, God is greater than our heart. Selbst wenn unser Herz uns verdammt, ist Gott immer noch größer als unser Herz. Access him anyway. Geh trotzdem zu ihm. Go to him. Geh zu ihm. God is greater than your condemning heart. Gott ist größer als dein dich verdammendes if Herz. If our heart condemns us not, we have confidence toward God. Wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. And only God can stop it. Und nur Gott kann das aufhalten. Last point, and we'll close. Der letzte Punkt, mit dem wir abschließen. Dead works. Tote Werke. Hebräer 9:11. When Christ appeared as a high priest, Christus aber ist gekommen als Hohepriester, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, cleansed your conscience from dead works to serve the living God. Euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Do you know what dead works are? Wisst ihr, was tote Werke sind? Anything that I do from a guilty conscience. Alles, was ich tue wegen eines schlechten Gewissens. I'm doing it to try to please God. Und Dinge, die ich tue, um Gott zu gefallen. I'm doing it so that I could be accepted by God. Ich tue diese Dinge, damit ich von Gott angenommen werden kann. And maybe there's a percentage of people who come to church because they want to be accepted by God. Und vielleicht gibt es einen gewissen Prozentanteil der Leute, die in die Gemeinde einfach nur gehen, damit Gott sie annimmt. But God wants to cleanse you of that. Aber Gott möchte dich reinigen von diesen Sachen. Set you free. Er möchte dich freisetzen. So that you can serve the living God. Damit du dem lebendigen Gott dienen kannst. Not a condemning God. Er ist kein Amen. Verdammender Gott. Let's pray. Lasst uns beten. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier. You've never received Jesus. Und du hast Jesus noch nie angenommen. He's alive. Er ist lebendig. He is here in spirit today. Er ist heute hier im Geiste. He offers salvation to anyone who would receive him. Und er bietet die Errettung jedem an, der ihn annimmt. Pray a simple prayer with me. Dann bete ein einfaches Gebet mit mir. Jesus. Jesus. I receive you. ich nehme dich an. As Lord, als Herr and Savior. Und der Retter. Can you say that? Jesus. Können Sie es aussprechen? Jesus. I receive you. Ich empfange dich. As Lord, als Herr and Savior. Und Retter. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meinen Sünden. Receive me into your family. Empfange mich oder nimm mich auf in deine Familie. And empower me. Und bevollmächtige mich as a priest als Priester in your kingdom. In deinem Königreich. For some of us, today might be the day to make a decision. Für einige uns ist vielleicht heute der Tag, eine Entscheidung zu treffen. Where you say, I want to be planted in the house of the Lord. Wo du sagst, ich möchte in das Haus des Herrn eingepflanzt sein. Maybe it's this church or maybe it's another church. Vielleicht ist es diese Gemeinde oder eine andere. But a place where you belong. Aber es ist ein Platz, wo du hingehörst. It says those that are planted in the house of the Lord will flourish. Es heißt, dass die, die im Haus des Herrn gepflanzt sind, die werden aufblühen. You can't flourish unless you're planted. Du kannst nicht aufblühen, wenn du nicht gepflanzt bist. So I want to pray for those of you here today. Und deshalb möchte ich für euch heute beten, die das betrifft. Father, I pray that you would speak personally to each person. Vater, ich bete, dass du ganz persönlich zu jedem Einzelnen sprichst. That they would allow themselves to be planted where you desire them to be. Dass sie es erlauben, dass du sie dort einpflanzt, wo du sie haben möchtest. You have a plan and you have an eternal purpose for them here on earth. Du hast einen Plan und einen ewigen Zweck für jeden auf dieser Erde. And part of it is to be part of a local und body. Teil davon ist es eben, an dem lokalen Leib teilhaftig zu sein. I pray for some here who will make the change of being a consumer to a contributor. Und ich bete für einige, die sich ändern werden, davon nur zu konsumieren und ein Teilnehmer zu sein. A spectator or a participator. Jemand, der zusieht oder jemand, der mit Anteil hat. Someone who comes to be blessed or someone who comes to be a blessing. Jemand, der kommt, um gesegnet zu werden oder jemand, der kommt, um ein Segen zu sein. I pray for those who today is the turning point. Und ich bete, dass heute dieser Wendepunkt sein möge. You have something that this body needs. Du hast etwas, das dieser Leib hier braucht. You have gifts and abilities that God has given you to be used for others. Du hast Gaben und Fähigkeiten, die Gott dir gegeben hat, damit du sie für andere verwenden kannst. Like we heard in the video, he must increase and we must decrease. So wie wir im Video gehört haben, er muss zunehmen, wir aber müssen abnehmen. It's not about us. Es geht nicht um uns. It's about others. Es geht um andere. So make that commitment, those whom God is speaking to. So wenn Gott zu dir spricht, make that commitment to be planted. Dann mach diese Entscheidung. Mach diese Hingabe, um eingepflanzt sein zu wollen. Make this commitment to be a contributor. Mach die Entscheidung, einen Beitrag zu leisten, dich zu beteiligen. Genau. Genau. And we're going to have the prayer team come up on the sides. Und die Gebetsteams werden sich jetzt auf den Seiten aufstellen. And if God spoke to you today, just come and receive prayer. Und wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann geh einfach hin und empfange Gebet. Or if you need prayer for anything. Oder auch wenn du Gebet für irgendetwas anderes brauchst. A job. für eine Arbeit. You're sick. Weil du krank bist. For your schooling. Für deine Schule. Come and be prayed for. Be blessed. Komm einfach und lass dich segnen im Gebet.